Zum Tag der Sonne legten die Mitarbeiter der Vertretungen des UN-Entwicklungsprogramms, des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation, des UN-Kinderhilfswerkes, der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und des UN-Bevölkerungsfonds in der DVRK am 12. April an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.